Tonnenblick ist rasende S-Bahn. Weg von dir, weil wir uns wieder festfahren. Es knallt bei uns, als wär mal Silvester. Nur ohne Grund zum Feiern und mein Kopf tut so weh. Die Kette von dir, kaltes Silber, schnürt mir gerade die Luft ab. Ich schleppe mich in die nächste Bar. Zu zweit war noch nie einsamer. Ich hab mich verlaufen, vielleicht find ich nach Haus, wenn ich Rauchzeichen sende. Ich mach Zigaretten zu Asche und denke dabei nur ans Ende. Warum frier ich in dein T-Shirt ein? Wo bist du, wenn mein Herz zerreißt? Ich hab mich verlaufen und fang an zu glauben, ich bin bei dir falsch. Irgendwas muss sich hier dringend ändern. Ich erkenne mich nicht mehr wieder, vielleicht weil du mich nicht so magst, wie ich bin. Bei mir draußen fängt es langsam an zu dämmern. Ja, ich weiß nicht, was du gerade machst und merke, wie geil mir das ist. Alles lustig im Himmel, lass die Sonne untergehen. Mir ist grad so nach Abschied und auf immer Wiedersehen. Hab's noch nicht ausgesprochen, wenn ich's mach, tut's sicher